Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie die Sendung Soundcheck. Und heute Abend oder heute Nacht geht es knapp 2 Stunden lang um eine Band, die wohl auch Musikgeschichte geschrieben hat, ganz erheblich sogar. Es geht um die Allman Brothers. Die Sendung heißt Ramblin' Men, Allman Brothers und andere Verwandte. Ramblin' heißt herumziehend, sich windend auch. Wandernd, auf jeden Fall heißt es nicht sesshaft. Die Allman Brothers also und andere Verwandte. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Thank you. Die Allman Brothers live, all das, was wir gehört haben, nichts Ungewöhnliches, der Anfang des Songs, das Ende des Songs und die beiden Gitarren, die beiden Schlagzeuge, die Keyboards, der typische Allman Brothers Sound. Hot Atlanta hieß die Nummer, eine Liveaufnahme aus dem Jahr 1991. Die Besetzung damals war Greg Allman, Dickie Betts, Butch Trucks, J-Mo, der andere Schlagzeuger, Warren Haynes, Alan Woody und Mark Quinones, die dritte oder die vierte Besetzung. 1969 gegründet. Greg Allman, Duane Allman, Dickie Betts, Butch Trucks, J-Mo, Barry Oakley. Und ja, das waren sie. 1971 starb Duane Allman, ein Jahr später Barry Oakley, der Bassist. Sie machten weiter mit einem Gitarristen. Dann gab es die ersten Umbesetzungen. Dann starb 1983 Lamar Williams. Die Bandgeschichte ging weiter. Chuck Leavell stieg ein und wieder aus, weil er lieber auf Tournee mit den Rolling Stones wollte. Sie haben wunderbare Live-Aufnahmen gemacht, Eat a Peach etwa oder Live at the Film West. Sie haben tolle Studio-LPs gemacht. Ramblin' Man, der Titel dieser Sendung, verweist natürlich auf den Titel Ramblin' Man von Dickie Betts, den Dickie Betts geschrieben hatte. Dann gab es die ersten Schwierigkeiten innerhalb der Band. Man raufte sich immer wieder zusammen. Und wir machen einen Schritt in das Jahr 1995 zu der CD Second Set. Ein paar Jahre vorher gab es die CD First Set. Beides Live-CDs, die Besetzung bis dahin unverändert. Und aus dieser CD Second Set hören wir, das soll noch erwähnt werden, wir werden nur Live-Aufnahmen hören heute Abend oder heute Nacht. Aus der CD Second Set hören wir You Don't Love Me, die Allman Brothers Band. Thank you. Sometimes you feel like you could fly away. Sometimes you get lost. Brothers Band, Seven Turns, hieß der Titel, den wir gerade hörten. Geschrieben von Dickie Betts und von der CD Live at the Beacon aus dem Jahr 2000. Dickie Betts war noch dabei im Jahr 2000. Dann trennte er sich von den Allman Brothers, beziehungsweise er wurde vor die Tür gesetzt, weil die anderen Bandmitglieder meinten, die Arbeit mit ihm sei unproduktiv. Der tatsächliche Grund: Dickie Betts hatte mal wieder Drogen- und Alkoholprobleme und kam mit seinem Leben nicht klar. Dabei auch bei dieser Aufnahme, bei Seven Turns, ein anderer Gitarrist, und zwar nicht der erwähnte Warren Haynes, der war inzwischen für kurze Zeit ausgestiegen, ebenso wie der Bassist Alan Woody. Nein, dabei ein anderer Gitarrist, nämlich Derek Trucks bei dieser Aufnahme. Derek Trucks, der Cousin des anderen Drummers Butch Trucks. Wir machen eine kleine Unterbrechung. Die Band, die Sendung heißt nicht umsonst Ramblin' Man und im Untertitel dann Allman Brothers und andere Verwandte. Wir gehen zu Govt Mule. Govt Mule, die Band von Warren Haynes und Alan Woody, die in dieser Zeit entstand. Und das Tolle an der nächsten Aufnahme und an der übernächsten Aufnahme ist die Tatsache, dass Chuck Leavell Piano spielt. Chuck Leavell, der ehemalige Keyboarder und Pianist der Allmans, er hatte die Band verlassen, wie schon gesagt, und war bei einigen Live-Aufnahmen Gast von Govt Mule, von dieser eigentlich Drei-Mann-Band, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Repertoire der Rockmusik durchzuspielen. Sie spielten eigene Songs natürlich, aber sie spielten ebenso Songs von Jimi Hendrix, von Cream, von und so weiter und so fort. Wir hören zwei Titel von der CD von Govt Mule mit dem Obertitel Live with a Little Help from Our Friends, aufgenommen in New Orleans. Der erste Song heißt Look on Yonder Wall, von Elmer James und Marshall Seahorn geschrieben, und der zweite Song, der heißt Soulshine. Also Govt Mule mit Warren Haynes, Alan Woody, dem Schlagzeuger der Band natürlich, und Chuck Leavell. We'd like to bring our good friend Chuck Leavell out here to join us on this next one. Come here. Yonder, yonder, yonder, yonder. the day when the stars ain't shining bright. It feels like you've lost your way. When the candlelight of home burns so very far away. Well, you got to let your soul shine. Chuck's on the five-string guitar. Er hat es gesagt, vielleicht haben Sie es gehört. Derek Trucks an der zweiten Gitarre. Derek Trucks, 1979 geboren, der Cousin von Butch Trucks, also von dem Allman Brothers Drummer. Als Gast hier dabei war Soulshine bei einer Aufnahme von Gov Mule aus dem Jahr 1998 aus New Orleans. Bis zu den Nachrichten haben wir noch einen Song. Und das ist eben ein Song von Derek Trucks, von der Derek Trucks Band. Die erste LP, die erste CD, Verzeihung, 1997 und 2004. Dann die Doppel-CD Live at Georgia Theater, The Derek Trucks Band. Und daraus Come on, Lay. Thank you. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Die Derek Trucks Band mit dem Song Kamalay. Der Verfasser, der Autor dieses Songs ist unbekannt. Eine Aufnahme von der Doppel-CD aus dem Jahr 2004 mit dem Titel Live at Georgia Theater. Derek Trucks, Todd Smalley, Enrico Scott, Coffee Burbridge, der die Flöte gespielt hat bei diesem Song. Mike Watson, der Sänger der Band, und Count im Router, die Derek Trucks Band. Derek Trucks war 2006, 2007 mit Eric Clapton unterwegs. Er ist verheiratet mit Susan Tedeschi und er ist einer der Gitarrentalente aus und in den USA. Die Allman Brothers Band werden gewusst haben, warum sie ihn genommen haben. Diesen jungen Mann, 1979, wie gesagt, geboren, also noch nicht einmal 30 Jahre alt. 1969 erschien die erste LP der Allman Brothers Band. Die Allman Brothers Band hieß die dann Idlewild South, dann Live at Fillmore East, dann Eat a Peach, diese Doppel-LP, und dann Brothers and Sisters. Und dann war es mit der Urbesetzung vorbei. Dann kamen noch zwei, drei sehr schöne LPs. Und dann hatten sie magere Jahre in den 80ern, berappelten sich dann aber wieder Ende der 80er.